In den folgenden 88 Minuten bringen wir das Hörspiel Tag des Zorns von Fritz Meingast. Es erzählt von Begebenheiten aus dem Landshuter Erbfolgekrieg, der 1504 und 1505 in Bayern tobte. Die Hörspielproduktion aus dem Jahr 1971 beginnt mit einer kurzen Einführung in die historischen Vorgänge. Ausschnitte aus dem Kufsteiner Alltag im Herbst 1504 versucht das Hörspiel Tag des Zorns von Fritz Meingast in Szenen und Dialogen nachzuzeichnen. Zur Situation: Der Landshuter Herzog Georg der Reiche, der letzte von drei niederbayerischen Herzögen, die den Beinamen der Reiche tragen, ist gestorben. Die Erinnerung an ihn ist heute noch lebendig im Fest der Landshuter Hochzeit, das an seine Eheschließung mit der polnischen Königstochter Jadwiga im Jahr 1475 erinnert. Er hinterlässt keine männlichen Erben. Ein Krieg entbrennt, der als Landshuter Erbfolgekrieg in der bayerischen Geschichte bekannt wird. Ein Krieg am Rande der Weltgeschichte. In ihm standen sich, aufgewiegelt von ihren Oberen, die Bruderstämme Ober- und Niederbayerns als Todfeinde gegenüber. Über das ganze Jahr 1504 zog sich der Krieg hin bis ins Frühjahr 1505. Er verwandelte das bayerische Land zwischen Jura und Alpen in ein einziges Schlachtfeld. Auf beiden Seiten überstieg die Grausamkeit der Kriegsführung alle Grenzen menschlichen Mitgefühls. Das Schicksal des Kufsteiner Festungskommandanten Hans von Pinzenau und das des Söldners Jörg Schweinsteiger stehen im Mittelpunkt unseres historischen Hörspiels. Die Eroberung von Kufstein im Oktober 1504 wurde dadurch berühmt, dass hier schweres Geschütz zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte eine für unüberwindlich gehaltene Festung sturmreif schoss. Tragisch verknüpft mit dieser Eroberung ist aber auch die Erinnerung an das erste kapitale Kriegsverbrechen des beginnenden neuen Zeitalters. Dies ihre, singen wir Mönche in Rattenberg. Und über Kufstein ist ein Einbruch und der Tag des Zorns. König Maximilian hat die Feste in Trümmer geschossen. Für euch steht der Pferdsattel im Klosterhof, Pater Hieronymus. Reitet auf der Stelle nach Kufstein. Was soll ich dort? Beicht hören. Die Soldaten brauchen keinen Beichtiger, wenn stürmen und plündern. Die jubeln. Es gibt da solche, die nicht jubeln. Wie König Maximilian durch sein Kurier verraten lässt, überantwortet er den Verteidiger dem Scharfrichter. Dann führt der König den Krieg anders, als Brauch ist in der deutschen Nation. Hütet euer Mundwerk, Pater Hieronymus. Nicht zum Kritisieren braucht der König Beichtiger, sondern dass sie die armen Sünder vorbereiten auf ihren letzten Gang. Auch unser Kloster muss am Pater stellen. Weil es pressiert und ihr als einziger von uns reiten könnt, habe ich euch ausgesucht. Ich begreif's nicht, Pater Prior. Seit wann steht denn dem Scharfrichter Gewalt über der Festungsbesatzung zu? Seit der König dem Scharfrichter die Gewalt dazu gibt. Der König hat das Recht über Leben und Tod von seinen Untertanen. Kufstein gehört dem niederbayerischen Herzog. Der Herzog ist gestorben. Dann gehört seine Erben. Erbe ist nach einem alten Vertrag die Wittelsbacher Linie im Mannesstamm. Das sind die Münchner Herzog. Aber nicht der König. Der Verstorbene jedoch hat das Erbe gegen den Vertrag seiner einzigen Tochter und ihrem Mann, dem Pfalzgrafen, vermacht. Aber nicht dem König. Jetzt streiten der oberbayerische Herzog und der Pfalzgraf miteinander. Was mischt da der König drin? Der König hat das Recht zum Schlichten. Aber kein Recht auf Kufstein. Was ihr nicht sagt, Pater Hieronymus, weil der König zugunsten des oberbayerischen Herzogs entschieden hat, überlasst ihm der Oberbayer aus freien Stücken Rattenberg und Kitzbühel und Zillertal dazu, aus dem Besitz des Niederbayern. Und auf einen Schlag sind wir keine bayerischen mehr, sondern österreichische. Ah, die Besatzung von Kufstein. Die hat ihrem jetzigen, rechtmäßigen Herrn, dem König, den Einlass in die Festung verwehrt. Sie hat sogar offen gegen ihn kämpft. Das ist sündhafte Rebellion und wird mit dem Tod bestraft. Und einzig und allein deswegen reitet ihr nach Kufstein, Pater Hieronymus. Erweckt Reue und Leid bei den armen Sündern, dass sie Gnade finden vor dem ewigen Richter. So, und jetzt reitet in Gehorsam Kufstein zu. Geht zu, Fallot. Ihr schlungt das Kreuz auf stierischer Esel. Ich will aber nicht beichten, ich mag nicht. Bei dem Pater muss beichten, ob's willst oder nicht. Keiner passt dir. Dir passt nicht einmal der Papst, die Drama wetten, du hast auf Ostern nicht beicht. Das musst du heute nachholen, bevor dein Sarkopf runterkommt. Geht's hier zum Beichten, ihr Plünderer, ihr Mordbrenner. Alles habt ihr uns gestohlen, was uns gehört. Das ist nicht gestohlen, das ist erobert. So sagt euer Kini auch, erobern, wenn er sich ein ganz Landl zusammenstellt. Holt deine Guschen, Bauernlackl. Rebellisch sein und umdrehen, die Majestät beleidigen. Schlagt's zu, weil ich mich nicht wehren kann, weil ich Eisen an die Hände und an die Füße hab. Ein Schnapphahn von einem Tiroler wie die lupfert ihm in den kleinen Finger. Was nur, meine verdammte Kanaille. Jetzt rinnt ihm das Blut aus dem Mai und aus den Nosen. Was sagt denn da der Pater? An das muss sich der Pater gewinnen. Morgen kann das Blut mit dem Schaffel auffangen. Da, nein, Bursch. Na. Wie geht's denn mit meinen Beichtkindern wie mit dem Schlachtviech um? Was heißt da Beichtkind? Bei so einem unbußfertigen Stolch. Ihr seid der fünfte Pater, wo man hinschwert. Bei keinem macht das Maul auf. Ich darf auch nicht beichten, wenn ich Eisen an die Hände und an die Füße hätte. Runter mit dem Zeug. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Der führt sich auf wie ein Tobsichtiger, wie ein wildes Tier. Ich will ja auf Schweinsteig zurück. Lasst mich auf Schweinsteig zu meiner Mutter. Das darf so passen. Mutter, da bleibst. Grimm ist schon aus, komm für dich, ein schöner Grimm, ein tiefer Grimm. Da habt ihr alle miteinander Platz und selber schlingt mir einen Pinsel an, dass eine Posaune besser hört am jüngsten Tag. Noch einmal, ich verlange, nehmt das Eisen ab. Auf eure Verantwortung, Pater, da kommt euch hochfallen. Vor einem Schweinsteiger habe ich keine Angst. Der ist aus einem alten, eingesessenen Bauernschlecht. Die Schweinsteiger auf Schweinsteig kennt ihr jetzt in der Gegend als ehrbare Leute und freie Bauern. Mit der Freiheit ist's aus. Mit der Ehrbarkeit auch. Morgen kommt einem der Kopf runter, dem Malefikanten. Lass mich nicht lang reden! Ich vertrete den Herrgott seine Stelle. Und der Herrgott hat keinen Menschen mit Ketten auf die Welt kommen lassen. Na, tun wir's ihm runter, solange er bei euch ist. Aber wir zwei bleiben vor der Tür. Merkt ihr das gar nicht? Der erste Schritt hinaus war der letzte. Jetzt sind wir's los. Hock dich her da. Aber ich beicht nicht. Wer sagt, dass du beichten musst? Das Beichten ist eine freiwillige Sache. Da dazu kann man niemand kommandieren. Der Generalprofessor hat es angeschafft, dass alle Gefangenen beichten. Und ich beicht auch bei euch nicht. Genauso wenig wie bei den anderen vier Pfaffen. Wie es tust, Schweinsteiger. Sagt Jörg zu mir. Ich bin der Jörg. Wir sind nur mehr zwei Schweinsteiger. Mein Bruder Veit und ich. Vater hast keinen mehr, Jörg. Nein, der ist voriges Jahr gestorben. Ein Baum hat ihn erschlagen im Bergwald. Und jetzt wirtschaftet deine Mutter allein? Mit dem Veit. Ich hab mich bald nach dem Tod vom Vater als Söldner anwärmen lassen. Wer hat dich so weit gebracht? Der Werber vom niederbayerischen Herzog. Im schwarzen Rost Niederaudorf bin ich gesessen. Und nur ein paar Bauernburschen dazu. Drinks, Buben, drinks! Geht alles auf meine Rechnung. Du hast aber ein Geld. Ja, Geld wie ein Ei. Jetzt, meine Guten, im Bayerl scheppern, lauter Stück aus 22 karätigem Salzburger Gold. Da, mit dem einen Gulden, kann er eine ganze Zeche zahlen. Und solche Gulden hat mein Herzog einen ganzen Keller voll. Ja, da schau ich her. Kennt ihr Burghausen, das größte und schönste Schloss vom ganzen Deutschen Reich? Weile. Kennst du das? Ja, nicht werden wir es kennen. Das ist seine Schatzkammer. Wissen wir schon. Also, mit dem Geld, was dort liegt, kann er 20.000 Söldner auf vier stellen und 100 Jahre gerückt werden. Und wo hat er das ganze Geld her? Von den Bergwerken im Oberinntal. Drum braucht er Söldner, dass sie höllisch drauf aufpassen. Drum hat er seine Festungen in Kufstein und Rattenberg. Jetzt sucht der Pinzenauer, der Festungskommandant von Kufstein, Leute. Die beispielsweise. Jetzt pass auf. Ich bin bloß ein Bauernsohn. Du kaufst halt Ausrüstung, dann bist du so dort. Die Ausrüstung kostet viel Geld. Dafür gibt's ein Wehrgeld. Da kannst du kaufen, was du magst. Ein Joppen, Spieß, Helmbart, Eisenhaben und Handschuhe. Ich möchte Büchsen. Und kauf das. Ich hab keinen schwarzen Pfennig. Das Wehrgeld soll ja da auf der Stelle aus. Sakra, sakra. Jawohl. Der Landshut, der Herzog, ist nicht knausrig. Für jeden Söldner blecht er ein halb vom Pfennig in der Woche. Das verdienen ja als Bauern jetzt ganz Jahr nicht. Und dabei bleibt's nicht. Ein Söldner vom Herzog hast da Anteil an der Kriegsbeute. Da schaut was raus, mein Lieber. Die hohen Herren streiten oft miteinander und in jedem Schloss, was gestürmt wird, kannst du aussuchen, was du willst. Gold, Silber, Samt, Seide, kannst Jungfrauen schänden ohne Strafe. Bei einem Sturm in einer einzigen Schlacht kannst du dich gesund machen fürs ganze Leben. Mir legt der Marsch. Und in der Schlacht bei Gingen beispielsweise sind die niederbayerischen Söldner reiche Leute geworden. Und ihr Herzog reicher, wie er schon war. Sakra, sakra. Brauchst dich nimmer plagen und schinden am Bauernhof, brauchst keine Trägerarbeit machen, stinkst nimmer nach Kuhmist. So ein Leben hat mir gefallen. Dann unterschreibt das Pergament. Ich kann nicht lesen, was da steht. Was ich da gesagt hab, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann nicht unterschreiben. Ich hab Schreiben nie gelernt. Dann mach deine drei Kreuzel, das ist gut. Ich müsst's noch bereden mit meiner Mutter. Da aber steht ein Weibsbild nix. Meine Mutter ist ein Wittib. Ah, und der allein? Sie hat noch meinen Bruder. Der gang zur Arbeit. Auf eure Berghöfe wächst eh nix. Da ist die Mutter froh, wenn's noch anfuttern muss. Hä? Sei stimmt. Also. Sakra, sakra. An deiner Stelle darf ich unterschreiben. Mit drei Kreuzeln hast du ausgesagt fürs ganze Leben. Trink, Buh. Der Wein macht feurig. Prost. Prost. Ist der gut? Ja, kannst du jeden Tag haben, wenn du unterschreibst. Ich unterschreib. Gib her. So, und jetzt bist du dort. Auf Gedeih und Verderb verbunden mit dem Hauptmann, dem Hans von Pinzenau. Was hast du da gedacht, Jörg? Gar nichts. Ich hab mich gefreut, dass ich so viel Geld auf die Hand gekriegt hab. Und hast du Büchsen gekauft? Die schönste, die wo ich gesehen hab beim Büchsenspanner. Silber beschlagen. Und deine Mutter? Was hat die dazu gesagt? Die war Hanti. Bist neidisch geworden, Jörg? Warum? Mit der Büchsen, was willst du denn damit? Schießen. Und da steht ich und wieder. Ich schieß schon auf was anderes. So? Ich bin angeworben. Zum Leid umbringen. Geh, drum in Kufstein bringt mir gewiss keine Leid um. Da hab ich's schön. Da kriegst du Geld fürs Fahrlitzen. Und trink einen Wein. Und frisst Cabana jeden Tag, was? Ja, und das Dasein ist schon als bei uns am Berg. Ich hab die Darberei und Notniklerei dick. Es ist noch kein Schweinsteiger verhungert. Was hat er denn gehabt, der Vater, von seinem ganzen Leben? Recht schaffen ist er gewesen. Und der Baum hat ihn da geschlagen. Weißt du, wer die da schlagt? Spinn da nicht. Wenn's einen Soldaten erwischt, erwischt's ihn im offenen Kampf. Da gewinnt der Stärkere. Ich bin kein Schwacher. Um was Soldaten sonst denn? Ich hab mir genug gehört. Der Winzerer Kasper von den Oberbayerischen heißt's, der heilt die Bauern bei lebendigem Leib und wickelt ihre Damen um die Spieß von seinen Soldaten. Und findet er kein Geld im Haus, zieht das an. Das nennt sie auch Soldat. Ich werd ein anderer. Mit Büchsen und Spieß hat noch keiner gackert. Im Grab darf sich der Vater umdrehen, wenn er hören darf, dass sein Bub ein Soldat geworden ist. Der hat allweil gesagt, überall, wo die Soldaten hinkommen, sehen sie Unglück. Da wird gemordet und geraubt und niederbrennt. Für die Soldaten ist alles erlaubt, was für die ehrlichen Leib verboten ist. Schimpf, was du magst. Ich geh. Wohin? Nach Kufstor. Da ruck ich ein. Länger als 3 Tage darf ich mich nicht zusammen, hat der Werber gesagt. Geh nicht, Jörg. Ich hab unterschrieben. Ich muss. Bleib bei uns. Bleib am Hof. Dann halt mich der Profoss. Ich versteck dich. Ich geh. So ist's ausgemacht. Wenn einer sein Wort gibt, muss er's halten. Ein solches Wort nicht. Himmel, Herrgott, Sakrament, gib endlich Ruhe. Das willst du nicht hören, ich weiß schon. Für den Veit und für mich ist Arbeit auf Schweinsteig zu hart. Nur einen Acker müssen wir anbauen, dass wir genug haben fürs Ros haben. Und wenn's zum Heim kommt, der Schnauf ist nimmer die Buglaufe und aber. Und das Heim in der Blachen zusammentragen, das ist meine Arbeit. Lern nur den Veit da. Der ist doch noch ein halber Bub. Die braucht man, Jörg. Mich braucht der Herr von Binzenau. Das ist was anderes, ein feiner, stolzer Herr. Das ist freilich was anderes als ein armes, abgerackertes Bauernweib. Da geh halt zu ihm, wenn's meinst. Und komm mit viel Geld wieder, Mutter. 3 Risse kauf ich da. Und der Habern reicht nicht einmal für uns. Den Habern kauf ich metzenweise. Was soll man sich den Arbeit machen, wenn man sagt, zu kaufen kriegt? Geld muss man haben, das ist's. Um Geld verkaufst du deine Haut. Das Geld kann dann einmal zum Fluch werden. Aber du hast dich nicht drum gekümmert, was die Mutter gesagt hat. Nein. Ich bin schnurstracks auf Kufstor reinmarschiert. Mit der Büchse? Am Buckel. Keiner hat mich mehr Kind in meiner Ausrüstung. Direkt Respekt haben sie gehabt von mir. Und in Kufstor? Hat mich der Feldweibe gemustert. Der Herr stellt sich erst wie ein Gockel am Misthaufen. Ich hab gemeint, wie ein Soldat. Soldat musst du erst werden. Die schönste Büchsen hab ich gekauft. Und schießen musst du erst lernen. Das kann ich schon. Weißt du das gewiss? Ein Darm schieße ich runter vom Dach. Ein Mosen auch? Genau so. Dann nimm die da drum aufs Korn. Welche nicht? Die am Schluss gebe ich. Wenn's sitzen bleibt. Ist Pixen geladen? Ja. Schieß. Gleich, da muss ich mich erst da umstellen. Getroffen. Was sagst du dazu, Feldweibe? Dass Pixen abliefern musst. Es ist mein Pixen. Sie wird in der Waffenkammer aufgehebt. Weil du kommst zuerst an ein Feldstück zum Geschützmeister Nickel. Der braucht einen Lafettenknecht. Jetzt hab ich gemeint. Meiner, hört sich auf bei den Soldaten. Da gibt's bloß eins. Parieren und mei halten. Verstanden? Verstanden hab ich schon, aber... Nix aber! Bei uns gibt's bloß ja. Und wenn's nein sagst, dann halt der Teufel. Verstanden? Ja, ja. Du warst nicht der Erste und der Letzte, dem's so gegangen ist. Soldaten wollten schon viel werden. Aber Soldat sein und bleiben, gibt's dann Härterung. Ich hab mich dran gewöhnt. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Und der Rest war ich auch bald. Von wem? Von der Marein in der Weinschenk. War sie Kellnerin? Ja. Ein blitzsauberes Weib. Hat sie's ernst gemeint mit dir? Ich glaub schon. Eine Kellnerin muss mit alle freundlich sein. Das hab ich ihr ins Gesicht gesagt. Und sie? Lachst mich aus. Verfernst das nicht anders, dummer Bub. Die hab ich gern. Den anderen kriegen sie den Wein. Und dann tappen sie rum an dir. Nies Schlagschaft, Finger, wenn's frech werden. Und wann werden's frech? Das muss ich wissen. Mir geht's so. Mir auch. Der Eifersucht muss da abgewöhnen, Jörg. Einen eifersüchtigen Blick aber mag ich nicht. Am liebsten würde ich die einsperren. In der Kloster, was? Und dann kam's zum Beichten in der Nacht. Mei, ich darf das Sünden beichten, dass der Herrn uns sehen verkehrt. Du, Marin. Was denn? Hast Zeit heim. Zum Beichten? Du weißt schon, wenn die Wirtschaft zumacht. Lass Fenster auf. Dass ich Luft krieg. Du, was anderes dazu? Nur kein Bankert. Eine Könnerin mit dem Bauch war nicht das Richtige. Wenn's nach meiner Liebe geht, krieg jetzt viele Kinder. Ich aber nicht. Ich will nicht den Pranger damit stehen. Marin, was ist? Will ich verdirsten? Geh hinüber zu ihm, sonst lasst er sein Wut an mir aus. Die Wampe, die Sau. Alter. Der bringt den sauersten Wein, den ich hab. Kosten soll er eh nichts. Was wünscht mir, Fettweibe? Nein, passt auf. Ich bringe eine Botschaft. Für wen? Für alle. Ich hab Wein nach Landshut verkauft. Da bin ich eine große Neuigkeit hineingeworden. Am 1. Dezember ist der Landshuter Herzog, der Georg, gestorben. Ach. 5 Tage hat's der Hof verheimlicht. Aber dann haben sie reingehen müssen. Und vorgestern ist er feierlich beerdigt worden. Ich bin mit meinem Fuhrberg fast nicht mehr durch Landshut gekommen. So viele Leute waren auf der Straße. Das gilt's nicht, dass der gestorben ist. Warum soll es das nicht geben? Ja, hab mir was gehört, dass er krank war. Ja, ich weiß schon. Bis zuletzt ist er mit seinen Menschen in einer offenen Kutsche spazieren gefahren. Ja, 3-4 ist er noch weit drin gesessen. Und sein geliebtes Weib hat sich die Sternhimmel vom Burghauser Schlossturm anschauen können. Seit 27 Jahren. Aber jetzt ist alles rum. Wir haben keinen Herzog mehr. Der Herr gibt ihm die ewige Ruhe. Mit unserer Ruhe ist es aus. Wieso? Einer stirbt, der andere kommt. Aber was für ein anderer? Keiner weiß, wer den Herzog beerbt. Seine Tochter natürlich und ihr Mann, der Pfalzgraf. Und die anderen sagen, der oberbayerische Herzog Albrecht. Nach dem alten Gesetz, da ist nur der Mannesstamm der Wittelsbacher erbt. Der Mannesstamm sitzt aber in München und nicht in Landshut. Die werden sie schon zusammenraffen, die Fürsten. Wenn sie die zusammenraffen, gibt's Krieg. Das könnte schon morgen sein. Ja, heute Nacht sein, dass uns der oberbayerische an Gurgel springt. Weil Kufstein niederbayerisch ist. Alle Soldaten da herin, zurück auf Burg! Der Ausgang ist gesperrt auf sofort. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Kein Wein mehr, Fettweibe? Kein Tropfen. Dass ich keinen erwischen lassen heute Nacht, dass er Urlaub nimmt ohne meine Erlaubnis. Den schleife ich, dass ich ihm der Schwanz tropft! Du bist aber ein stürmischer Gesell. Du bist auch keine schüchterne Jungfrau, das habe ich schon gespannt. Fenstelst du heute das erste Mal? Du bist die Erste, die ich mag. Oh, zu wem hast du schon alle gesagt? Zu keiner außer dir. Und wie lang geht's? Für alle wei. Du nimmst dir viel vor. Du hast gesagt, du magst mich auch. Hätte es nicht sagen sollen. Den anderen bringst du einen Wein. Das ist mein Geschäft. Zum Teufel damit. Na, von was soll ich leben? Ich hab keine Eltern mehr, ich hab keine Geschwister. Ich wüsste schon was für die. Was? Wir haben einen Bauernhof daheim. Das hast du mir schon einmal erzählt. Meine Mutter hat keine Tochter. Eine Schwiegertochter war eine billige, die ernst macht was. Red doch nicht, meine Mutter ist ein gutes Leid. Die nützt niemand aus. Aber haben tut selber nichts wird Not. Ich komme aus mit euch Bergbauern. Seid stolz, wenn auf eurem einzigen Zwetschgenbaum ein Zwetschgen wächst im Jahr. Und das nicht allweil. Zum Hungern und Arm sei ich nicht auf dem Berg, da bleibe ich lieber Kellnerin in Kufstein. Tragst dem wamperten Feldweibe den Wein auf? Wenn er zahlt. Er lässt sich nicht lumpen, der Feldweibe. Wenn du dir am schönen Augen machst, zahlt er noch mehr. Du willst streiten und mit mir anfangen, eifersüchtiger Gimpel. Nein, Marein. Ich hab dich ja so gern. Verstehst doch. Na, lass dich schwatzen. Die Nacht ist kurz. Kim. Oh, Marein. Oh, Marein. Du. Du. Ich hab was gehört. Ich nicht. Du. Da ist wer an der Tür. Ja, so in das sein. Hätte der Wirt. Das darf ich ihm nicht raten. Ich schau nach. Fenster, die Grutte erlaubt. Wer hat die reinlassen? Ich selber. Schau, dass du weiterkommst. Aber nur mit ihm. Zieht die an, Malefizkerl. Nackert führe ich dich nicht vor beim Kommandanten. Ich darf's ihm nichts tun. Was wir da dürfen, bestimmen wir, nicht der Türen. Avanti, die Bursch, sonst hilf ich dir nicht, Schuhe. Hast du aber gelust an der Tür, alter Depp? Ich hab ihn erwischt beim Huren. Das werden wir ihm abgewinnen. Und was hat der Pinzenauer gesagt? Ich hab gemeint, der frisst mich. Ich bin's ja noch fressen kann. Ich hab seinen Vater kennt. Hans hat er geheißen wie der jetzige. War der im Kloster? Dann hätte er keinen Sohn gehabt. Das gibt's alles. Von die Klosterpater laufen nur ledige Schratzen rum. Erzähl mir's lieber, wie es drauf der Burg gegangen ist. Das ist gleich verzeiht. Sakramentskerl! Gute Lust hätte ich und hätte ich auspeitschen lassen, dass das Haut in Fetzen runterhängt. Ulrich Loch dich ein im Burgverlies und du musst dein Stück Brot mit den Ratzen teilen. Geht der Hallodri auf und davon, obwohl ihm der Feldweibel den Ausgang sperrt. Er wälzt sich im Pfuhl wie ein Schwein. Was hast du denn drauf zu erwidern? Nix. Nix, das ist keine Antwort, nix. Was hast du denn gedacht, wie du bei Nacht und Nebel durchgegangen bist? Ich bin nicht durchgegangen. Ich wollte nur die eine Nacht bei der Mara einschlafen. So, und wenn der Feind unsere Festung gestürmt hätte, dann wärst du im Schoß von der Mara eingelegen. Na, da liegt sie's kommoder als auf dem Strohsack. Schaffst dir nicht so, deine Pflicht zu vergessen. Für was zahle ich dir den Sold, dass du versaufst und verhurst, hä? Ich hab's halt so gern, Marein. Na, was das Soldatenmensch. Jeden anderen schlag er die nieder, wenn er sowas sagt. Danke, aber von mir lass das sagen, hä? Ich muss. Wenn's auch nicht stimmt. Hast du die zählt, die vor dir im Bett gelegen sind bei der Marein? Aber jetzt mag's nur mich. Naja, schön, ich will deinen Glauben nicht nehmen, aber die Disziplin darf darunter nicht leiden. Übrigens, hast du was gehabt mit dem Feldweibel? Ein Streit? Nicht, dass ich wüsste. Oder hast du ihn vielleicht Marein abgejagt, hä? Marein morgen ja gar nicht. Meinst du, dass er ungerecht ist gegen dich? Er ist ein Feldweibel und ich bin ein Rekrut. Da muss ich mein Mai halten. Sechs Zug fäust mir. Das ist der Soldatenweisheit letzter Schluss und darauf gründet sich die ganze Disziplin. Ja, hast schon was gelernt bei uns. So, jetzt gehst du an deinen Geschützdruck und lass dich nimmer erwischen mit einem Weib. Wenigstens nicht zur unrechten Zeit. So was hätte der alte Pinzenauer sagen können. Aber stimmt's? Kaum war der niederbayerische Herzog begraben, hat sich der jetzige Pinzenauer aufgelehnt gegen den König. Hat euch aufgehetzt gegen ihn. Das war nicht aufgehetzt. Das war nur gesagt, wie es ist. Im Burghof hat er die ganze Mannschaft zusammentrommeln lassen. Hab Brief und Siegel vom König, dass die Festung Kufstein ihm zugehört. Mitsamt der Stadt. Weil ihm vom oberbayerischen Herzog zugeschlagen worden sind, die Ämter Kufstein und Rattenberg, sowie die Herrschaft Kitzbühel. So heißt's im gesiegelten Brief. Es gehen Kufstein, Rattenberg und Kitzbühel durch Erbschaft in oberbayerische Hände über und von oberbayerischen freiwilligermaßen in österreichische. Festungskommandant von Kufstein bleibt Hans von Pinzenau. Wo sind wir dann? Österreicher oder Bayern? Dass wir aus bayerischem Blut sind, daran ändert Brief und Siegel des Königs nichts. Obendrein verlangt der König von mir keine Huldigung als Landesherr. Mehr braucht sie nichts wissen. Tut's in Zukunft, was ich befehl, dann geht ihr nicht irr. Abrücken. In Wirklichkeit hat der Pinzenauer schon längst an Rebellion denkt. Bis es kund worden, wer das niederbayerische Heer und den Feldhauptmann Wiesbeck Kufstein belagert hat. Hätten wir unsere eigenen Leute totschießen sollen, nur wegen dem Kini. Wir haben es dem Pinzenauer deutlich gesagt, auf die feiern wir keine Kugel ab, auch wenn er Festungskommandant ist von Kinis genommen. Und der Pinzenauer? Der hat gelacht und hat uns recht gegeben. Ich glaube, der hat bloß drauf gewartet, dass wir das sagen. War er stark, der Wiesbecker Haufen? An die 6000 Mann. Am dritten Tag hat der Pinzenauer reinlassen in die Festung. Siehst du das, Bub? Das ist ihm vom König als Verrat ausgelegt worden. Von uns Soldaten nicht. Die Leute vom Wiesbeck waren unsere Kameraden. Und wir haben gesoffen mit ihnen und tanzt zwei Tage lang. Es war ein einziges Freudenfest. Auch in der Schenk von der Marein ist tanzt worden. Bist du jetzt nicht eifersüchtig, Jörg, dass der Fähnrich mit deiner Marein tanzt? Er kommt und geht. Wer weiß, wann er geht. Vielleicht lasst der Wiesbeck gleich bei uns zurück, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor dem Kini. Wir hätten noch gar keinen Platz mehr dafür. Wo 10 Soldaten reingingen, gingen auch 20 rein. Das ist ein alter Spruch. Das Essen fehlt uns auch. Und jetzt haben wir Geld nur. Der Wiesbeck hat unserem Kommandanten 30.000 Gulden in schwarze Pfennig ausgezahlt. Um das Geld können wir alle Ochsen im Oberland zusammenkaufen und alle Gänse und alle Sei. Da halten wir eine Belagerung 10 Jahre aus. 10 Jahre wäre ein bisschen lang, hä? Stell dir vor, 10 Jahre von deiner Marein weg. Die 3 so lang halten, das ist schwer für sie und für die. Macht's mich nicht narrisch, Feldweibe. Ihr wisst, sie hängen an ihr. Ist wie ein Gifthafel, das gleich überläuft. Da kenne ich keinen Spaß. Ja, denkt an nichts, kommt ja schon zurück, der Fähnrich, schau. Setz dich an unseren Tisch, Marein, und trink mit uns. Der Vater wird nicht zufrieden mit der Kellnerin, die aufs Bediener vergessen. Aber ich bring euch einen Wein, Fähnrich. Ein Malvasia, für uns alle drei. Ja? Für den Feldweibel, für mich und... Für den Rekruten. Ich zahl meinen Wein selber. Sei doch nicht so dumm, Mann. Ich hab mehr Sold als du. Also, Marein, für uns drei, den 3-Liter-Humpen. Ich komm gleich. Mein Geld braucht's ja nicht sparen, sicher. Die Burghauser Schatzkammer ist noch nicht leer. Und wenn wir eine Stadt erobern, klang wir erst recht nein in die Geldtruchen in die Fremden. Und wir hocken wie Raben auf unserem Felsen und krachzen. Wird schon mal runterfliegen. Wo wart's denn zuletzt? Im Riss. Und dann sind wir auf Fuppa gezogen und dann weiter nach Geisenfeld. In Geisenfeld haben wir den Winzerer Kaspar gefangen, den Bauernschreck. Und den Grafen Pösing mit 23 Pferd. Und dann sind wir kreuz und quer durch Oberbayern marschiert, Wasserburg zu. Mhm. Ja, wir haben eine feurige Spur hinterlassen und eine blutige. Was vom Winzerer in Niederborn verschuldet worden ist, das haben wir die Oberbayern heimgezahlt mit Zins und Zinseszins. Der Wiesbeck kennt sich aus im Krieg führen. Wenn wir eine Stadt belagern und sie ergibt sie nicht, war es ein gutes Mittel. Bevor er den Sturm ansetzt, gibt er die Stadt zur Plünderung frei und erlaubt es, dass niemand über 10 Jahre verschont wird. Auch nicht Frauen? Die zahlen wir ins Bett und dann in Grüm. Und die Schwangenweiber? Genau so. Die kugelrunden Beich sind gut zum Draufspringen. Da ist euer Wein, Fähnrich. Ah, Marein. Den ersten Zug mache ich auf dein Glück. Auf deine zukünftigen Kinder. Redst du nicht vor die Kinder, ihr Unmenschen? Was scheren euch die Kinder, ihr Scheißkerl? Ist die allweil so empfindlich? Wo läuft's denn hier, das närrische Frauenzimmer? Zuerst lust zu und dann wird's noch wert. Am Ende wird sich der Wirt um eine neue Kellnerin schauen müssen. Und der Jörg um einen neuen Schatz. Marein! Marein! Da bleibst du, Marein. Lass mich. Wo ist denn hier? Weg von euch. Weg von dem Soldatengesindel. Spinn doch nicht so. Da spinn ich gar nicht. Du gehörst auch dazu. Statt dass du dem Fähnrich ins Gesicht schlagst, dem Sauichel. Er ist ein Fähnrich. Drum traust du nichts gegen ihn, du Lapp. Warum regst du den so auf? Zu Kufstall ist noch nie sowas passiert. Den eher Schandtaten schreien zum Himmel. Wir werden's noch einmal bürsen, wir alle. Warten, bis der Kini aufmarschiert vor Kufstall. Dann geht's uns alle miteinander an Kragen. Du siehst der Gespenster. Warum führst du den so? Es ist nicht wegen mir. Mir brauchst du keine Angst haben. Aber um dein Kind? Was? Marein, was? Du hast nicht aufgepasst. Jetzt ist es soweit. Ich bin im 3. Monat. Bald habe ich einen kugelrunden Bauch, auf den ich gut aufspringe. Es muss was geschehen. Du hast dir leichter, wenn du dich druckst davon. Wer hat denn je erlebt, dass ein Soldat sein Mensch heiratet? Auf 3 Jahre bin ich verpflichtet. So lang kann ich nicht heiraten. Drum. Aber dann. Wenn's noch dran denkst. Ich bin kein solcher, glaub mir's, Marein. Heut geh ich noch zu meiner Mutter nach Schweinsteig und bitte sie, dass die aufnimmt. Das Kind dort auf die Welt kommt. Ich will kein Erbarmen. Mir ist der Hof zudenkt von der Mutter. Und wenn meine Zeit in Kufstor rum ist, krieg ich ihn, wenn ich will. Warum bist du ein Soldat geworden? Ich hab mir's anders vorgestellt. Ich hab nicht gewusst, was kommt. Es sind mir schon die Richtigen, die hinterher alles reit. Reizt dich aber schon, dass du bei mir im Bett gelegen bist. Was dir alles einfällt. Sei gescheit und geh in die Wirtschaft zurück. Muss ja nicht die ganze Welt erfahren, was los ist. Und ich steige über die Stadtmauer und marschiere noch in der Nacht auf Schweinsteig. Das ist Fahnenflucht, wenn sie dich erwischen. 5 Stunden brauche ich hier und 5 Stunden zurück, dann bin ich morgen in der Früh wieder da. In dem Trubi gehe ich keinen ab. Vielleicht dir auch nicht. Du teugerter Bub. Wie kannst du denn so dumm daherreden? Hätte ich nichts sagen sollen vom Kind. Viel spät hast du das gesagt. Sonst war ich schon längst zu meiner Mutter. Jetzt müssen wir für unser Kind eine Heimat finden. Und was hat Mutter gesagt? Nix. Ich bin gar nicht zu ihr gekommen. An der Stadtmauer hat mich der Feldweibe gestellt, gerade wie er hinübersteigen wollte. Armer Kerl. Dir ist das Leben nicht leicht gemacht worden. War der Kommandant der anderen gewesen als der Binzenauer, hätte es mir den Kopf gekostet. So was kann ich nicht dulden, dass meine Soldaten über die Stadtmauer steigen bei der Nacht. Wir haben höchste Kriegsgefahr in Tirol und Vorarlberg, rüster König, ein großes Heer, das gilt uns. Und du laufst auf und davon, wo es jetzt auf jeden Mann ankommt. Hätte ich der Feldweibel nicht mit der Pistolen aufgehalten. Ich war wieder gekommen morgen in der Früh. Halt's Maul! Ich schwör's. Schwör kein Meineid! Ich kann nichts anderes sagen. Im Burghof drunter wird der Galgen aufgerichtet. Eine Stunde hast du nur zum Leben und dann stirbst du den schimpflichen Tod des Deserteurs. Geh. Geh! Ich hab noch ein Bitte, Kommandant. Ich weiß nicht, ob ich es erfüllen kann. Lasst Marei nicht im Stich. Naja, das habe ich mir ja gedacht. Da hat die wieder ihre Hand im Spiel. Die verfluchten Weiber. Die schaden einem Kommandanten mehr als ein ganz Landaufgebot. Marein. Ja. Schon einmal hast du den Finger verbrennt dran. Du hast bei ihr geschlafen statt auf der Festung. Und jetzt desertierst und ich soll mich um sie kümmern. Das kann doch niemand verstehen. Heute habe ich erfahren von ihr, dass sie... Ja. Kenn mich schon aus. Eingeschlagen hat's. Und deswegen wollte ich... Davonlauf. Nein, Kommandant, ich wollte doch... Verfluchter. Du hast dir ein Recht rausgenommen wie ein verheirateter Mann. Und jetzt suchst du einen Platz, wo sie einen Bauch verstecken kann. Ne? Deswegen setzt du Kopf und Kragen aufs Spiel. Ich weiß nicht, was größer ist, deine Dummheit oder dein Lieb. Meine Mutter kann Marein aufnehmen. Verschont bloß deine Mutter mit dem Schlampen. Die soll ihren Bamsen oder einem Schand vorherzogen. Sie hat's nicht anders verdient. Und dir sperr ich den Ausgang fürs ganze nächste Jahr. Was du heute verbrochen hast, das kannst du nur mehr im Kampf gut machen. Damit ersparst du dir den Strick um den Hals. Tapperter Gispe, du Tapperter. Der war noch gnädig mit dir. Ein anderer hätte ich hinken lassen. Das Leben von einem Söldner wiegt nicht schwer. Ich weiß, Pater. Und ich hab mich an das Verbot gehalten. Ich bin nimmer in die Stadt runter. Und hast Marein gar nicht mehr gesehen? Die anderen haben mir erzählt, dass ihr das Lachen vergangen ist. Und... Ja, und? Dass es so weit dicker geworden ist. In der Stadt haben die Leute schon geredet über sie. Bis zu dem Tag, wo der Kini angerückt ist. Da war der Gesprächsstoff gleich ein anderer. Der Kini hat Kufstein belagert, 1,5 Monate nach dem Abzug von den Niederbayerischen. Ja, wir haben Schießen bis Rattenberg gehört. Mit 4 Hauptstück, mit 6 Quartaner, mit 4 Notbüchsen und 10 Feldschlangen haben sie losbellert. Aber wir haben zurückbellert. Zieh ab, Jörg! Den hat's erwischt, den Geschützmeister da drunter. Uns geschützt mit ihm, in der Mitte auseinandergerissen hassen. Der soll sich noch 10 an uns ausbeißen, der Kini. Aber in der Stadt ist er schon drin. Deswegen hat er uns noch lange nicht in der Tasche. Der Wirt vom Goldenen Krügel schenkt schon Wein an die anderen aus. Der Wirt macht mit jedem Geschäft. Mit uns und mit den anderen. Wie er gerade zu ihm reinkommt. Die arme Marein. Lass mal mit deiner Marein aus. Die ist genauso wie der Wirt. Die wirft sich jeden an den Hals. Das darfst du nicht sagen, Nickel. Ist ja wurscht bei ihr mit so einem Wampen. Mann, ich meine, ich müsst nun dazu, ich müsst reden mit dir. Untersteh dich. Zuerst hast du beweisen, dass du die Gnade vom Kommandanten wert bist. Ja. Der lässt eh nicht aus die Hand. 20 Mal im Tag kommt er zum Inspizieren. Und jetzt auch wieder. Ach, die schei ich nicht. Stimmt alles an dir? Freilich, von oben bis unten. Und dann kann er kommen. Steht's nicht lang rum, Leute. Wir müssen sie in eine versalzende Suppen. Gerade haben wir abgeschossen, Kommandant. Ja, ja, ich hab's beobachtet. War ein Volltreffer. Ich glaube, uns zwei fürchten schon da drunter. Ja, dann macht er sich dein Griff. Na, ich kann keinen besseren finden. Mhm. Endlich hören wir mal was Gescheites über die Jörg. Ich war schon ganz verzweifelt an dir. Nur weil du so jung und so dumm warst, habe ich Gnade für recht gelassen. Dankeschön, Kommandant. Dankeschön. Ja, ohne sein Marein ist er der beste Soldat. Kruze, fix die Stadt. Mhm, Die schießen nicht schlecht, die Königlichen. Hat nur einen Wall gestraft. Kehren ab mit dem Besen, Jörg. Ja, gleich. Ja, was fällt denn dem Kerl ein? Ohne Deckung im offenen Feuer stellt er sich auf den Wallen auf. Und das macht er extra, dass er die da drunten ärgert. Auch jedes Mal, wenn sie zu uns raufschießen, werkt er mit dem Besen. Da hat er schon einen ganzen Haufen Dreck zusammengehört. Wenn ich lauter solche Leute hätte wie die und ein Jörg, dann trotzt er die dem König ein ganzes Jahr lang. Auch wenn er seinen Burleb auskommen lässt aus Innsbruck. Gnade uns Gott, wenn er mit dem feiert. Das ist ein schwerster Geschütz von Österreich. Na, wirst du nicht verzagen, Nicke. Ich verzag nicht, aber das eine weiß ich. Wo der Burlebaus hinschießt, halt kein Mauerstand. Ein Mensch halt mehr aus wie eine Mauer. Gott gib's. Wir zwei jedenfalls, der Jörg und ich, wir lassen uns von nichts schrecken. Wenn uns Kugeln ausgingen, dann loben wir mit unseren Kippen. So gefällt mir, Nicke. Ah, in Kufstein, da soll der große Maximilian, der deutsche König, kennenlernen, dass wir Bayern lieber unser Leben einbüßen, als dass wir unserem Land untreu werden. Ja, und? Wie ist es noch weitergegangen? Der Nickel hat recht gehabt. Mit dem Burlebaus hat uns der Kini den Garaus gemacht. Nach 3 Tagen sind wir bettet worden. Die ganze Festung war in Trümmer geschossen. Und der Feldweibe hat runtergeschrien zu den Königlichen: Frieden um Gottes Willen, wir setzen Leib, Leben und Gut in die Hände und Strafe der Königlichen Majestät. Aber die anderen haben weiter geschossen, bis wir nur mehr ein kleines Heiferl waren auf der Festung. Da hat es auch der Binzenauer aufgegeben. Am 17. Oktober in der Früh um 8 Uhr wollten wir uns heimlich aus der Festung schleichen. An der gleichen Stelle, wo ich dazumal runter bin zur Marin. Dichter Nebel war. Und wir haben gemeint, die anderen sehen uns nicht. Aber sie sind überall gestanden mit ihren 10.000 Mann. Auf jedem Meter waren 3 Posten aufgestellt. Und wir waren nur 41. Da hört sich das Krieg führen von selber auf. Und das Umbringer auch, Gott sei Dank. Morgen kippt uns der Scharfrichter. Ist das nicht umgebracht? Als Strafe, sagt der König, weil ihr seine Festung gegen ihn verteidigt habt. Wir haben da was der Binzenauer wollte. Hätte ich es nicht tun sollen. Dann wäre ich aufgehängt worden. Jörg, es gibt viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Es ist kein Trost für mich. Ich weiß schon, ihr seid zu mir geschickt worden, dass ich reihe und Leid weg. Aber so weit bringt es mich nicht. Mir reiht nichts, als dass ich so tot geworden bin. Das musst du selber wissen, Jörg. Aber was ist mit deiner Mutter? Das weiß ich auch nicht. Soll ich ihr nicht sagen, dass die Marein aufnimmt? Das ist gefährlich für euch. Die anderen werden es euch nicht erlauben. Ich frage um keine Erlaubnis. Mein Gewissen erlaubt's. Und in 2 Stunden reite ich den Weg. Wo der Pater hier reit, auf der Straße geht's nicht nach Rattenberg, da geht's nach Auerburg. Von mir aus. Ich bin froh, wenn er weg ist, dann haben wir morgen am Pfaffen weniger. Hub voller, weil wir in Kreuzung waren rum. Nix wie Scherereien gibt's auf dem engen Platz. Morgen gleich gar. Wie viele Malifikanten sind sie im Ganzen? 41. Mit dem Binzenauer. Ein Richtschwert müssen wir zum Auswechseln haben. Ist geschliffen. Ein Strohhalm kannst du in der Luft auseinanderschneiden damit. Ich schneide muss herhalten. Ich hab's nur mal im Feuer gehört. Morgen sind wir zwei Scharfrichter die Hauptpersonen. Da dürfen wir uns nicht blamieren. auf einen Streich. Muss bei jedem der Kopf runter. 41 Mann Wirbel durchschlagen, das heißt was. Und Muskeln und Flachsen dazu. Da gibt's auch, die haben einen Knack wie ein Stier. Was zahlt der Kini für den Kopf? Ja, ist geizig. Sonst kriegt man einen guten. Er zahlt diesmal bloß das halbe Geld, weil es so viel sind. Nur für einen Pinzener aus seinem Kopf zahlt er einen ganzen guten. Es sind da andere Respektable auch noch drunter. Das meine ich. Der Hauptmann Wambold zum Beispiel. Der alte Tierriegel von Riegelstor. Der Ebram von Trautenberg. Der Richter Eginger von Kufstor. Zwei böhmische Baron und drei Geschützmeister. Einen davon kenne ich. Das ist der brave Nickel. Mit dem habe ich schon Karten gespielt in der Weinschenk. Nie war mir die Idee gekommen, dass ich dem Nickel nur einmal den Hals abschneiden müsste. Ich kippe am liebsten die Unschuldigen. Warum dies? Bei einem Unschuldigen denke ich mir, der kommt fein gerade in den Himmel. Aber die Schuldigen muss ich einen Teufel abliefern und das ist mir zuwider. Da denke ich mir weniger wegen der Schuld oder wegen der Unschuld. Wie soll ich das so genau wissen? Ich bin nicht der Richter. Aber wenn ich einen Armer kippe, weiß ich gewiss, dass er nicht mehr viel zu verlieren hat. Höchstens einen Kopf. Und der tut ihm weh vor lauter Nachgrübeln über sein Elend. Hoffentlich sind morgen keine Widerspinstigen drunter. Bei solchen immer als wie der Metzger. Der schlägt den Viech zuerst aufs Hirn, bis es damisch wird, und dann sticht es ab. Aber morgen schauen die ganzen Fürsten zu, mitsamt dem Kini. Na, da heißt dann gleich, wir sind Rohling. Ein Hals dürfen wir schon abschneiden. Aber wie du es, soll man keinen damit. Das brauchst du bloß einmal an sich selber ausprobieren, die hohen Herren, ob es weh tut oder nicht. Und ist das nicht spaßig? Vor uns graust die Leute. Aber nicht vor dem, der uns den Befehl gibt zum Köpfen. Auch nicht vor den Soldaten, die stechen und schießen auch andere tot, weil es einer angeschafft wird. Die Posten da draußen zum Beispiel bewachen die Gefangenen, weil sie ein Dienst ist. Das regt's aber weiter nicht auf. Die spülen in aller Seelen Ruhe hatten. Und ein Trumpf. Der Ober sticht den unter. Grütze, fix. Wieder verloren. Ich verspiel nur meinen ganzen Sold. Kannst du auch das Leben verlieren, wäre die arme Hund da drin. Ah, oh, sind selber schuld dran. Die haben sie im falschen Ober ausgesucht. Und mir den richtigen. Das ist Glückssache. Sag mal, Giovanni, verstehst du überhaupt, was wir da reden? Ja, sicher. Capito tutto. Muss den richtigen Signore aussuchen. Massimiliano Imperatore. Gran Signore, sempre Victoria. Gut, Giovanni. Aber du hast nicht einmal die richtige Signore ausgesucht. Hm? Du bist mal leid. Dein Kapitän spielt die türkische Musik, du venezianischer Hurenbug. Non capisco. Eigentlich müsste man dich auch melden beim Profus. Aber es ist nicht schade um die Schneider. Machst du noch gerade krank, die Mistweiber? Ich nicht verstehen, was du reden da. Du verstehst bloß, was du verstehen willst, du welcher Gauner. Ich kein Gauner, ich gute Kamerad. Ja, dann ist ja recht. Vielleicht sind wir alle miteinander Gauner und merken es bloß nicht. Soldaten? Da möchte ich was. Umbandeln möchte's. Das ist dumm, Luder. Die weiß ja so, dass es verboten ist, mit uns zu reden, wo wir im Dienst sind. Aha. Schier ist's nicht. Ein Bauch hat's. Ein Kindsbauch. Das müssen wir erst genau untersuchen. Und ich unter den Ruck reingelangen, was? Bauchkontrollen braucht man nicht fürchten. Die hocken jetzt beim Fressen, die Herren Offiziere. Und beim Saufen? Na, bleiben sie noch länger aus. Und sie bleibt stehen, wie ein brünstiger Sturten. Mit derer gibt's ein Hetz. Hey, du! Schöne Müllering! Da geh her! Wenn's uns was zum Sagen hast, darfst du schon trauen. Wir sind keine Jungfrauen Schinter. Na, komm nur dir nicht. Lass das nicht rein. Wär fein lustig bei uns. Da bin ich. Was denn für einer von uns gefällt dir am besten? Brauchst du das bloß sagen? Gar keiner. Da schau her. Kommst zum Grobheiten machen? Nein, zum Bitten. Ich schlag euch einen Handel vor. Zum Handeln kommt's. Da legst du nieder. Ich hab ein silbernes Armbandel. Ein Erbstückel von meiner Mutter selig. Venezianische Filigranarbeit. Ziert mit Rubin und Saphir. Was willst du denn für das Armband? Dass ich mit meinem Schatz reden darf. Schatz? Jörg heißt er. Das ist der Schweinsteiger, der leerhane Holzstock, der nicht beichten wollte. Na, wie's frech sein, gell? Jetzt hat er ein paar Stockzehn weniger in seiner Pappen. Habt ihr gar kein Herz? Der hat für uns auch keins gehabt. Mit seiner Kanone hat er uns die besten Leute weggeputzt. Tragt sie ihm doch nichts nach. Jetzt, wo er sterben muss. Da lach ich noch, wenn sein Kopf habe ich kugelt. Ich geh wieder. Du gehst mit. So schnell wärst du uns nicht los. Ihr könnt's mich nicht aufhalten. Wohl. Ich mein, du wolltest uns das Armband zubringen. Venezianische Filigranarbeit. Ziert mit Saphir und Rubin, hast du gesagt. Nicht umsonst. Also, wolltest du uns bestechen? Das weißt du, dass sowas streng verboten ist. Wer sie im Dienst bestechen lässt, wird mit Ruten auspeitscht. Also heißt's in unserer Feldordnung. Und wer besticht, der auch. Wir machen's gnädig, die Straf. Da geh her, gib deinen Rock auf. Halt euch ein! Einen nackten Weiberarsch wollen wir sehen. Und mit unseren Ruten auspeitschen. Ihr Saukerl, ihr! Oh. Saukerl nennen sie uns. Habt ihr das gehört? Was tun wir lang um? Das geht ja viel einfacher. Her mit dem Armband. Scheiß Weib. Ihr Dieb! Ihr Räuber! Das kriegst du jetzt nimmer. Das ist die Strafe dafür, dass du uns bestehen willst. Ich zeig euch an! Bei denen drin, die geköpft werden, hä? Ihr Pfande, ihr! Hey, du gescheit, Dirndl, wir machen das ja gut. Von uns willst du nicht auspeitscht werden. Und er kommt ja auch nicht mehr dreschen, der Jörg. Drum hupft er jetzt der Giovanni auf. Der mag dich gebeich. Ja. Was? Habt ihr vor? Wir zwei halten die fest und der Giovanni karisiert dich. Ja, fare molto sempre, amore. Finisce subito. Ist gleich vorbei, Signor. Und die türkische Musik ist wieder am Marsch dazu. Und die türkische Musik ist wieder am Marsch dazu. Traut euch, Giovanni. Sag her, was eine venezianische Filigranarbeit ist. Amore, Signorina. Oh, gut, ja. Gott! Verdammt, euer Seel! Gott! Naus, wenn ich könnte. Den ich gebe die links und rechts Maulschellen. Hört man's bis da rein schreien von den Weiber, denen sie Gewalt antun. Ich weiß, wer da geschrien hat. Marein. Dein Mädel war das? Als Kommandant habt ihr anders geredet von ihr. Wie meinst du denn das? Schlampen habt ihr es genannt. Da hab ich nur die Verantwortung getragen für meine Soldaten. Und sie hat die ganz aus dem Gleichschritt gebracht. Deswegen war es noch lang kein Schlampen. Ja, man darf nicht jedes Wertel auf Goldwaage legen beim Militär. Und dann habt ihr mir verboten, dass ich nur einmal hinuntergehe zu ihr. Ich hab's nicht mehr sehen dürfen. Mutter von mein Kind. Vielleicht wollt's heute zu mir kommen. Bist Soldat, Jörg, und musst Zähne anbeißen. Was hab ich davon? Wir sterben für unser Land. Was ist das für ein Land? Das bayerische Land. Ein Stückel davon gehört dem Pfalzgrafen und ein Stückel dem oberbayerischen Herzog. Der Pfalzgraf ist tot. Dann lebt nur sein Weib, die Landshuter Herzogtochter. Die ist auch tot. Für was haben wir dann gekämpft? Wenn alle zwei tot sind? Fürs bayerische Land. Der ist jetzt dem Münchner Herzog gehört. Gerade der hat Kufstein den Kini verscharrt. Da sind wir schön angeschwindelt worden von euch. Ihr habt uns gesagt, dass der Pfalzgraf und sein Weib tot sind. Es leben ihre Kinder. Zwei Buben. Der eine ist 2 Jahre und der andere 1. Ein Hosenbrunzer und ein Windelscheißer. Für die müssen wir unser Leben lassen. Das nennt ihr bayerisches Land. Jörg, du bist Soldat. Du hast mir 3 versprochen, wie du mein Söldner geworden bist. Das war ein großer Fehler. Ihr habt's mir in die Sauerei reingebracht. Für die ein bisschen Sold. Das hat mir schon meine Mutter gesagt. Ums Geld verkaufe ich meine Haut. Reiß dich zusammen, Kerl. Willst du da draußen was vorflennen? Höchstens vorfluchen. Ich verfluch den Tag, wo ich so tot worden bin. Kopf hoch, Jörg. Ja, Kopf hoch. Kopf hoch, bis man abschlang. Sei glatt. Pinzen auch vortreten. Wer kommandiert da? Du musst zum Kine, der Kine möchte mit dir reden. Einen anderen Ton, Gesell. Ich bin der Festungskommandant Hans von Pinzenau. Das warst. Und jetzt bist nix mehr ein Gefangener und ich bin dein Vorgesetzter. Jeder Wachposten ist ein Vorgesetzter für die Gefangenen, verstanden? Ich nehm dir jetzt Kitten ab. Richte zusammen, wasch die, putz die, sting die aus. Der Kini ist so gnädig, dass er an so einem Verbrecher, an so einem Verräter, wirst du einer bist, nur einmal ein Wort richt. Ihr seid Hans von Pinzenau? Jawohl, Majestät. Alter bayerischer Adel. Geht zurück bis ins 12. Jahrhundert. Weil wir das Geschlecht derer von Pinzenau respektieren, haben wir euch als Festungskommandanten von Kufstein in Verpflichtung genommen. Ihr aber seid in Rebellion gegen uns aufgestanden. Ich hab eurer Majestät nie als Landesherrn gehuldigt. Ein Kommandant gehorcht seinem Herrn. Dem König. Dem Landshuter Herzog. Einem Toten? Noch leben zwei Kinder aus seinem Blut. Wir haben die niederbayerische Erbfolge einem alten Hausvertrag gemäß dem Münchner Herzog zuerkannt. Wollt ihr das Schiedsrecht des Königs bestreiten? Es ist ein uraltes Recht. Aber Kufstein war immer bayerisch. An uns hat's der Münchner Herzog freiwillig abgetreten. So ist unsere Burg geworden und die habt ihr treulos an den niederbayerischen Feldhauptmann Wispeck ausgeliefert. Meine Mannschaft wollte nicht kämpfen gegen ihn. Meuterer hängt man. Eher hängen alle einen als einer alle. Hättet ihr uns zu Hilfe gerufen? Gegen meine eigenen Soldaten. Gegen die Meuterer. Meuterer, ich kann nicht aus meiner Haut, Majestät. Ich bin Bayer. Darum habt ihr so weit kommen lassen, dass die schöne Burg in Schutt und Asche liegt durch euer gotteslästerliches Aufbegehren. Ich wollt die Burg dem Bayernland erhalten. Und habt die Faust gegen den König geballt. Was kostet euer Leben, Pinzenau? Es war ein ehrlicher Kampf, Majestät. Warum seid ihr nicht im Kampf gefallen? Hätte euch besser angestanden, als die Hände um Pardon zu heben. Mir ist um meine Leute gegangen. Wie ich gesehen habe, dass die Burg nicht mehr zu halten war, wollte ich ihr Leben nicht unnütz opfern. Zwischen euch und eurer Mannschaft ist kein Unterschied und auch der Scharfrichter macht keinen Unterschied. Die Geier warten auf ihren Fraß. Ist an eurer Majestät zu richten und zu strafen und ist an uns so zu sterben, dass wir uns selber und dem Land keine Schand machen. Und ist euch das Leben nichts wert? Wie alt seid ihr, Pinzenau? 36, ja. Habt eine Frau? Ja. Und Kinder? Ja, 3. 2 Buben und ein Mädel. Und wie wir hören, seid ihr mit viel Edlen im Land versippt und befreundet. Die Pinzenauer haben Zeit dazu gehabt. 400 Jahre. Habt ihr nicht auch einen Schwager in Schwarz? Hans Füger, ja. Verheiratet mit meiner Schwester Magdalena. Ist ein reicher Mann, der Füger. Handelt mit Venedig. Mhm. Führt Samt, Seide, Taft, Goldbrokat in Bayern ein. Und? Hat von dem Dogen eine Urkund ausgestellt erhalten, wodurch er auf ewige Zeiten auf dem Markt von Venedig eigene Rechte hat. Drum kann er sich's leisten, dass er 30.000 Dukaten Lösegeld hinlegt für euch. Davon weiß ich nichts. Wir haben nichts miteinander geredet. 30.000 Gulden sind viel Geld und der Schatzkämmerer redet uns zu, dass wir eingehen auf das Anerbieten von eurem Schwager. Wir wären auch geneigt dazu, unter einer Bedingung, dass ihr eure Schuld bekennt und bereut. Rett ich nur so, mein Leben? Nur so. Ihr müsst euren Namen setzen unter das Dokument, das unser Kanzler verfasst hat, damit es in den Ämtern Rattenberg und Kitzbühel angeschlagen wird und den dortigen Kommandanten zur Beherzigung dient. Wenn ihr bekennt und bereut, werden sie nicht in Versuchung geführt, euer Beispiel nachzuahmen. Lest das Dokument durch. Ich, Hans von Pinzenau, gottloser Verbrecher gegen die Majestät, Friedensbrecher und Aufrührer, bekenne mich schuldig und flehe die Majestät an, mein durch tausendfachen Frevel verwirktes Leben zu schonen. Nein, nein. Pinzenau! Nein, ich bin kein Friedensbrecher und kein Aufrührer. Ich habe nur getan, was ich für meine Pflicht gehalten habe. Sowas unterschreibe ich nicht. Dann stirb! Gut, muss ich sterben, soweit dessen Gott. Ich nehme Urlaub von der Welt, aber zum Lügner werde ich nicht. Ich habe meine Mannschaft in den Kampf geführt. Und jetzt müsste ich sagen, dass ich sie zum Verbrechen angestiftet hätte. Müsste ich mich vor den Kommandanten in Rattenberg und Kitzbühel selber anzeigen, dass ich nur ein ehrvergessener, gewissenloser Malefikant wäre. Nein, Majestät, dazu gebe ich mich nicht her. Lug wäre solches Bekenntnis. Trug eine solche Gnadenbitt. Wir reden dir nicht rein, Pinzenau. Wenn du nicht bekennen und bereuen willst, bös. Ist kein ehrenhafter Soldatentod, ist ein ehrloser Schelmentod, den du stirbst. Du wirst als erster daliegen, geköpft, ausgeblutet, zum abschreckenden Exempel für alle Majestätsverbrecher. Prost! Jetzt darf man den Kopf nicht hängen lassen, weil er die anderen runterkommt. So zwider war er auch nicht, der Pinzenau. Ein rechtschaffener Mo und ein guter Mo. Ja. Aber ein Dickschädel halt. Das hätte er doch wissen müssen. So ein kleiner Festungskommandant kann es nicht mit dem Allerhexten aufnehmen. Weil wenn der Maximilian selber anruckt, das muss ja schief gehen. Ja, mit 10.000 Mann hat es mir schon geraust. Ich bin gleich nach Innsbruck gegangen und habe ihn König getragen. Und er verübelt es dir nicht, dass du zuerst auf der anderen Seite Werber warst? Ja, da hätte er viel zum Verüben. Die, wo jetzt unter seiner Fahne stehen und vorher gegen ihn waren, die möchte ich nicht nachzählen. Nur den rechten Augenblick muss man erwischen, dass man Farbe wechselt. Fürs weiße Kreuz auf rotem Grund, das rote Kreuz auf weißem Grund. Ganz einfach. Die 41 haben den Augenblick verpasst. Du bist immer schlauer. Du Schwerwirt, du schenkst jetzt dein Wein an die Königlichen aus. Ja, mein. Ich bin ein Geschäftsmann. Ich bin für alle da. Und ich auch. Ich wirb für alle, wenn ich was verdiene dabei. Mein Geschäft ist der Krieg. Solange der Krieg dauert, floriert die Werberei. Schaust du morgen auch die Köpferei an? Warum nicht? Das passiert alle 100 Jahre einmal, dass 41 miteinander geköpft werden, auf einem Platz. Und haben nicht einmal Spitzbuben. Nein, brave Soldaten, nur weil sie ihre Pflicht erfüllt haben. Und köpfen lässt nicht der Sultan oder der Genghis Khan, sondern der deutsche König. Das ist nur seltener wie eine Sonnenfinsternis. Na ja, da werden manche drunter sehen, den du angeworben hast. Ah, weißt schon, wenn du meinst, den Schweinsteiger-Jörg beispielsweise. Oh, dem hast du kein Glück gebracht, Werber. Ein Pechvogel kann mir halt nicht helfen. Ah, ich nicht. Da muss er sich schon beim Herrgott beschweren. Der hat es zulassen, dass er geköpft wird. Jawohl. Bei allen muss er herhalten, der Herrgott. Vor der Hinrichtung, da hält der Propst ein feierliches Pontifikalamt ab. Da bett der König zum lieben Gott und die Scharfrichterei. Es heißt, der König ist umgeben von seinen Fürsten? Ja, es sollen ein paar Dutzend sein. Allen voran der Herzog von Braunschweig. Auf den Braunschweiger, da hält er viel. Der hat ihm in der Schlacht gegen die Bemerkten das Leben gerettet. Nur einmal ein Rodenwirt. Wo ist denn der Kellnerin? Marein liegt schon im Wochenbett. Ja, das hat noch Zeit. Fieber hat's. Kannst du dir vorstellen von den Aufregungen. Schade. Marein habe ich auch gern gesehen. Aber lass mich nicht verdürsten deswegen. Nein, ganz gewiss nicht. Guten Abend. Ja, da schau her. Hochwürden mit der Frau Gemahlin. Kannst das Frosseln sparen, Werber? Ich bring die Schweinsteigerin mit, weil sie da übernachten möchte. Ah, das ist aber nicht gut. Ich darf meine Zunge lieber im Zaum halten. Als früherer Werber vom Lanz oder Herzog. Bin ich jetzt königlicher Werber, mit Verlaub. Mhm. Dann ist's was anderes. Ja, der Pater Hieronymus von Rottenberg. Ja, der bin ich. Kennst du mich, Wirt? Ja, wie soll ich euch nicht kennen, den alten Hardigen. Das war eine schöne Aufregung, wie ihr ins Kloster gegangen seid. Ja, ist schon recht. Sag mir lieber, ob die Schweinsteigerin bei dir übernachten kann. Ja, auf der Bank, wenn's will. Das ganze Haus habe ich voll Gäste, wegen Malen, wegen der Hinrichtung. Auch jetzt möchte ich sehen. Ja, ist gut. Bist zufrieden, Schweinsteigerin, mit einem Lager auf der Bank? Ja, ich mit dem Hansbild in Ruhe lassen. Dafür sorge ich. Und mit der Marin hätte ich auch noch gern geredet wird. Zwingen was? Ja, zwingen Jörg. Du wirst das eh wissen. Völlig. Und? Ja, wenn du mit dir reden willst, da oben liegt sie im Bett. Fieber hat's. Was? Vielleicht ist es nicht schlecht, dass ein Pfarrer zu ihr kommt. So weit fällt's? Nein, gerade nicht, aber schon tut's nichts so ein geistlicher Zuspruch. Ich geh euch voraus, Pater. Kommt's. Da geht's auf, Pater. Ja. Ich hab nicht so reden können drin, weil es nicht alle wissen brauchen. Marian liegt auf dem Tod da nieder. Was ist denn passiert? Sie wollten mit Jörg reden heute Nachmittag. Da sind sie über sich hergefallen, zu Toten und der Giovanni, der mit der türkischen Muse, der hat's angesteckt. So hat's mir's verzeiht. Das ist doch kein Grund zum Stern. Red's mit ihr. Sie wird's euch schon sagen. Ich bringe aus ihr nichts mehr raus. Da liegt's drin, Marian. Ich gehe wieder zu den Gästen unter. Mal rein. Mal rein. Wer ist es? Ich bin der Pater Hieronymus von Rattenberg. Ich brauch keinen Pfarrer. Ich komm nicht als Pfarrer. Als was dann? Als ein Freund. Als der Freund vom Jörg und von dir. Hat man noch nie was gesagt von dir? Ja, das glaube ich schon. Weil wir heute zum ersten Mal zusammengekommen sind. Hast du ihm Angst gemacht? Wegen der Hölle? Der Jörg hat keine Angst. Um die sorgt er sich. Das Kind soll es bei seiner Mutter auf die Welt bringen. Drum war ich auf Schweinsteig. Und jetzt ist die Mutter da und will die abholen. Um Gottes Willen. Sie dürfen mich nicht sehen. Warum denn nicht? Sie dürfen nicht wissen. Was? Das hat's dir nicht der Wirt gesagt? Derndl, fass dich. Es geht alles vorbei. Das nicht. Das nimmer. Ich bin krank, Pater. Einer von denen hat mich krank gemacht. Und das Kind wird auch krank. Solche Kinder kommen blind auf die Welt. Das putzt er ein. Ich weiß von einem anderen. Bei der war es auch so. Deswegen brauchst du bei dir nicht so sein. Ich hole einen Doktor. Für einen Doktor ist es spät. Jetzt, wo du den ersten Tag krank bist, wenn es gewiss ist. Sie ist mein letzter. Dirndl, was redst du denn für ein dummes Zeug daher? Ich bin auf wie nach Tierberg. Da wachsen Tollkirschen grad genug. Mein Gott. Es wird nicht mehr lang dauern. Ich spür's. Schau, das brechen kannst. Das ist schon im Blut. Das Gift. Was hast du angestellt? Muss man denn leben, wenn's eine Schand ist? Marein, Marein. Zum Jammern brauch ich keinen. Das Leben selber auslöschen. Spar dir deine Predigt. Wie soll das weitergehen? Stern muss er jetzt einmal. Mein Gott, Barmherzigkeit. Ich brauch keine Barmherzigkeit. Gerechtigkeit hätte ich braucht. Söhn die aus mit dem Herrgott. Wegen der ewigen Seligkeit. Weißt du, wie es drüben ausschaut? Ich glaub drum. Ich glaub an das, was war. Mein Leben ist verpfuscht. Und seins auch. Alle zwei müssen wir es bissen. Das bissl frei. Hoffen musst, Marein. Dass ich krepier. Und ihr auch. Der König kann ihn begnadigen. Der Jörg bettelt nicht um sein Leben. Aber ich... Mir macht niemand mehr was weiß. Für uns gibt's keine Gnade. Für uns gibt's keine Hoffnung. Geh zu. Warte. Lass mich. Ich möchte allein sein. Ganz allein. Ade. Maren. Kommt er da, der Kini? Durchs Portal, ja. Aber er wird uns gar nicht anschauen. Auf mir fallen wir vor ihm, dann sieht er uns schon. Die Absperrung lasst uns nicht durch. Hab keine Angst, ich komm durch und du mit mir. Siehst du, das wird? Der Propst gibt dem König den Segen unter der Kirchentür. An Gottes Segen ist alles gelegen. Heute glänzt sein Gesicht aber. Heute feiert er seinen Triumph. Mit wem redet er denn da? Mit seinem Lebensretter, dem Herzog von Braunschweig. Tja. Ich möchte wissen, was die das grüren. Sag's bloß hinlosen, wenn's vorbeikommen. Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Bruder, wie glücklich wir uns fühlen. Immer haben wir gern gejagt in Tirol, aber erst vom heutigen Tag an gehört uns die ganze Jagd von Imst bis Kufstein. Die Hirschen und Gämsen im Kufsteiner Revier, die können uns nimmer foppen. Hirsche jagen wir in Braunschweig auch, aber Gämsen müssen wir uns aus dem Kopf schlagen. Seid eingeladen zur Gämsenjagd im Schäffauer Kaiser. Das Friedhofskar wechseln ganze Rudeln, Gämsen. Jetzt hast du es gehört. Nach der Menschenjagd kommt Gamsjagd. Was ist denn das? Der Kundenbruder im Posten über den Hafer und hinter drei läuft der Weiberleid. Bei uns hat es über Nacht Schweinsteigerin. Wer seid die zwei narrisch geworden? Bringen, Jörg. Majestät. Vagieren die Mönche schon mit ihren Konkubinen durchs Land? Das ist die Bäuerin von Schweinsteig. Und du? Ich bin der Pater Hieronymus von Rattenberg. Solltest Beicht hören bei den Malefikanten. Ich bin an keinen Malefikanten hingekommen. An wen dann? An Soldaten, die ihrem Kommandanten Gehorsam geleistet haben. Wer einem Verbrecher dient, macht sich mitschuldig am Verbrechen. Es hat schon einmal ein anderes Recht gegolten. Wann? Vor 40 Jahren, wie ich im niederbayerischen Heer gefochten hab, gegen den Markgrafen von Brandenburg. Du hast gefochten gegen's Reichsheer? Als was? Ich hab's Hauptbanner dran. Im Rebellenheer? Rebellen wart ihr Niederbayern schon immer. Aber das Kriegsrecht haben wir eingehalten. Nach der Schlacht von Gingen hat unser Herzog alle gefangenen Edelleid ohne Lösegeld freilassen. Auf die Fürbitte vom Feldhauptmann Binzenau hin. Und das war der Vater vom jetzigen. Und den köpfen wir, willst du sagen? Ich verteidige den Binzenauer nicht. Ich wollte sagen, ein Soldat, der seinem Hauptmann gehorcht, begeht kein Verbrechen. Willst du mir Vorschriften machen? Hast als Soldat so wenig taugt, dass du jetzt in der Mönchskutte vor mir stehst. Es war was anderes, Majestät. Ich hab einen erschlagen, wie er mir das Hauptbanner entreißen wollte. Mit einem Schwertstreich hab ich ihm einen Schädel gespalten. Ich hör noch seinen Schrei. Ich sehe noch seine erschreckten Augen. Ich kann's nie vergessen. Drum hab ich der Welt auch gesagt. Wie ein Mörder komm ich mir heute noch vor. Kann auf ganze Nächte nicht schlafen. Das ist deine Sache. Unsere Sache ist das Todesurteil gegen 41 Aufrührer. Keinem erlassen wir die Strafe. Und jetzt versperren Sie den Weg nicht mehr, sonst kriegst du ein Dutzend Helmbarten in den Bauch. Davor hätte ich keine Angst. Aber ich bitte, Majestät, noch einmal demütigst um die Freilassung vom Schweinsteiger. Dass er Urfeld schwört und mit seiner Mutter da zurückgeht auf den Hof. Dort nutzt er als lebendiger Mehrer den als Toder am Kufsteiner Schinteranger. Habt's der Baume, Majestät. Lasst's mir, mein Buben. Fiat Justitia. Dass Rebellen trotz der Schurken uns frech die Stirn bietet, das schaut dem Land viel mehr, als wenn der Schinderanger ihr Blut schluckt. Und wenn nicht lebendig, dann gibt's mir den Tod nicht. Was willst du mit dem Toten? Eingraben auf Schweinsteig. Da findet er seine Ruhe. als am Schinderanger. Die Gnade können wir vergeben. Besser wär's freilich gewesen, du hättest ihn von seinem Verbrechen zurückhalten. Er hat mir nicht gefolgt. Er wollte nicht Bauer bleiben. Er wollte Soldat werden. So nennst du das! Wir rechnen es deinem einfältigen Sinn zu, dass du nicht unterscheiden kannst zwischen Soldaten und Verbrechern. Den Weg frei, Posten! Das ist noch nie vorgekommen. Jetzt machen sie Rast, Scharfrichter. Ja, kauf du einmal 17. Schau's noch nicht zu, wie sie da sitzen. Angespritzt vom Blut von oben bis unten. Die sind schon mehr Schlachters gesehen als königliche Scharfrichter. Ja, ich lass schon zu, dass sowas in den Damm geht. Schwitzen tun sie, dass einer dabei so wie rinnt. Hauptarbeit steht ihnen noch bevor. 24 Delinquenten. Da wird nicht jeder so gefasst und tapfer sterben wie der Pinzenauer. Er hat's einer leicht gemacht. Seinen Kopf hat er hingehalten wie eine Lampe. Sterben muss gelernt sein. Und gelernt hat es der Pinzenauer, das muss man sagen. Dutzendfach. Die Schlachten und Belagerungen. Sei Red war halbe, Werber bringen wir Soldaten, die sich nicht vor dem Sterben fürchten. Was hat denn der Richter Eckinger geschrien, wie er beim König vorbeigeführt worden ist? Ich hab ihn nicht recht verstanden. Heute werden nicht bloß mir geköpft oder geschrien. Heute wird auch die Gerechtigkeit geköpft. Ah. Da ist ihm der Scharfrichter mit dem Schwert ins Maul gefahren. Das Blut rausgeschossen ist, ist wie ein Bach. Ja, das hab ich auch gesehen. Ich wundere mich bloß, wie sowas die hohen Herren gefallen kann. Den ich muss schon gefallen, dem Königslieb. Der Einzige schaut er so aus, als wenn er nicht so ein Ja sagen darf. Der Braunschweiger. Die Feinde eurer Majestät werden sie in alle Welt hinaus posaunen. In Kufstein ist das Kriegsrecht mit Füßen treten worden. Redet ihr auch solchen Unsinn, Herzog? Es geschieht nicht aus Widerstreben zu eurer Majestät, sondern aus Besorgnis um die Zukunft unserer Soldaten. Wenn da morgen einer den Niederbayerischen in die Hände fällt, können sie ihm den Scharfrichter auf den Hals hetzen, nach dem Kufsteiner Beispiel. Sie sollen's wagen. Alle Dörfer und Städte brennen wie ihnen ab, dass nur mehr ein Schutthaufen überbleibt. Was die Besatzung der Kufsteiner Festung getan hat, war nicht Krieg geführt, sondern Hoch- und Landesverrat getrieben. Solche Schuld verlangt Sühne. Solches Verbrechen Strafe. In ihren Köpfen hat der Trotz und der Spott gegen uns gespukt. Darum bluten sie unter dem Scharfrichterschwert. Nur deswegen. Ich bewundere die starken Nerven eurer Majestät. Wir müssen stark sein, wollen wir vor dem Urteil der Geschichte bestehen. Nur dem Starken öffnet sich das Tor der Zukunft. Das Volk jubelt nicht. Wann jubelt das Volk schon? Wenn es den Wanst voll hat. Die Gerechtigkeit kann es nicht saufen und fressen. Die Gerechtigkeit muss es spüren. Und sei es durch die Hand des Henkers. Ah, oh, mir riecht's Hungling. Schwimm mal an. Ah, da hilft der Liedermannschütte nichts. Jetzt musst du durchhalten, jetzt gibt's kein Marotspiel. Wenn ich gewusst hätte, wie das heute wird. Wir haben nur jeden mit Hälfte gekämpft, den ganz Geld. Wenn die der Kopf bringt einen halben Gulden, da brauchst du lang nichts mehr haben. Direkt schlecht ist mir geworden von dem vielen Blut. Ich meine, alle Weib. Jetzt hör einmal auf, sonst steckst du mich noch an. Trink einen Schnaps. Für was steht er da? Schnaps ist gut gegen das Dinger. Weißt du, wie er jetzt drüber kommt? Da geht's nach Titel und Rang, die Bissern haben wir. Jetzt kommen die einfachen durch die Soldaten. Ja, ich weiß nicht. Sonst bin ich ganz anders. Da kämpfe ich am liebsten die Unschuldigen. Und heute, wo lauter Unschuldige... Jetzt gehen wir rauf mit der Unschuld von denen. Von denen hat jeder schon Menschenleben am Gewissen. Weil sie müssen haben. Weil sie ja Pflicht. Und unsere Pflicht ist auch, wie oft muss ich dir das noch sagen? Soldaten und Scharfrichter machen ganz genau dasselbe, weil es einer angeschafft wird. Ja, aber die mir umbringen, können sie nicht wehren. Wehren auch nur bei einem halben guten Blutgeld. Mit so einem mache ich kurzen Prozess, den da schlage ich, bevor ich ihn umbringe. Den. Feldweibe, richte. Jetzt wärst du ausgeführt am Richtplatz. Also, da gibt er ja gar nicht noch. Wo ist er denn? Da hinten im Eck hockt er und macht sie ganz klar. Komm, Bursch, mach die Feldweibin keine Unehr. Müssen wir die beim Beitel packen, hä? Der tut, als wenn er Torrad war. Komm, die Roller, den Karpfen fischt man uns raus. Oh, der Karpfen stinkt ja. Der Feldwebel hat die Hose geschissen vor lauter Angst. Das sind unsere Helden aus Kufstein. So können wir ja gar nicht vorführen. Der König und die Fürsten, die müssen sich an die Nasen zuhalten vor lauter Gestank. Weißt du was? Dann ziehen wir den toten Hosen aus und ziehen sie am hoch. Dafür braucht man Zeit. Ja. Muss der Weile anderen aus. Wir warten mit dem Büffel da, der nicht speichern wollte. Steh auf, Lackl! Geh schon. Der Pater steht schon an der Tür für dich, der Begleiter. Von mir aus. Wir machen gute Figur draußen. Der König schaut zu und die Fürsten. Ich muss sterben wie am Paradeplatz. Am Arsch können uns mir lecker. Sei doch froh, wenn du sterben kannst. Der Schlampen lebt auch nicht mehr. Was? Die Kirschen hat's gefressen. Ihr wart's es. Ihr habt's es in Tod drin. Ich hab schreien hören. Es gibt auch die Schreien aus Lieb. Der Giovanni hat's ja schon recht gemacht mit seiner türkischen Musik. Frisch importiert aus Venedig. Du trägst die Rolle, du trägst. Nicht schumtig, hin, Bockertier und so, nein, mein Lieber. Das werden wir da bald ausdrehen haben. Wenn der noch den Johannes drunk kriegt, kann keiner mehr halten. Ohne Kopf, der da schon steht, da vorwärts. Jörg. Stimmt's, Pater, was die gesagt haben? Ja. Hast du das versehen? Sie wollte so sterben. Ja. Ich begleite dich, Jörg. Für was? Ihr kennt's mich doch nicht, Dresden. Deine Mutter steht draußen. Mutter? Ja. Marein wollte's abholen. Jetzt ist da. Ich muss zu meiner Mutter. Zu der lassen's dich nimmer. Ist keine Zeit zu der Unterhaltung. Los, vorwärts. Geh zu, Jörg. Du musst die drei finden. Dann gehen wir mal. Mutter! Mutter! Jörg! Fuhr! Da bleibst du, Hund. Du Schlechter! Scharfrichter, tu deine Pflicht. Los auf den Johannes Wein. Er steht dazu. Kalt sei ein Trick. Meinst du, kannst uns blamieren vor dem König? Da her zum Richtblock. Ich mag nicht. Ich will zu meiner Mutter. Ich will auf den Hof. Ja, gehen wir schon an den Hof. An den Friedhof. Ihr sperrt dich nicht, Kerl, sonst ziehen wir andere Lasst mich los. Halt's mal! Mich grüßt nicht, mich nicht. Mit dir wären wir schon fertig. Ja, schlag zusammen die Tür. Ich will nicht, ich mag nicht. Verrückt, ihr Unmenschen. So ist noch kein Vieh geschlacht worden. Was tät sie mit meinem Jörg? Sticht's mir ab, vierteilt's mir. Aber ich will sie Mutter. Jetzt ist er soweit. Runter mit dem Schädel. Majestät, ich kann's nicht länger mit anschauen. Ein Ende mit der Schlechterei. Ein Ende. Schwache Nerven, Herzog. Es ist zu viel, Majestät. Wenn die Rede kommt auf Verbrechen, trifft's uns selber. Weil wir zuschauen, wie man Soldaten abschlachtet, die keine andere Schuld haben, als gehorsam gewesen zu sein. Mag meine Widerrede selbst als Verbrechen an der Majestät gelten. Ich nehme die Strafe auf mich. Ich liefere mich lieber dem Henker aus, als dass ich zuschaue, wie er ein unmenschlich Werk vollbringt. Strafe muss sein, Herzog. Die Maulschelle hängen wir euch an, anstatt dass ihr selber gehängt werdet als Meuterer. Aber wir haben es nicht vergessen, wie ihr uns in der Schlacht bei Wenzenbach unter dem Pferd hervorgezogen habt. Und weil ihr unser Lebensretter wart, soll das Leben den anderen Missetätern hier geschenkt sein. Pass auf, seid stark! Der Scharfrichter wird vom Platz gewiesen. Den 23, die noch auf seinen Streich harren, geben wir die Freiheit. Ja, das Bauernweib von Schweinsteig kriegt den Leichnam. Wir haben es versprochen. Mein armer Bub, mein Jörg. Glaubt ihr nur zusammen, den blutigen Fleischhafer. Ihr seid da nicht neidig drum. Ihr habt's nicht einmal vorm Tod Respekt. Der hat uns zu viel Arbeit gemacht, der Lackl. In derselben Zeit schlungen wir drei Ochsen. Mein armer Bub. Mein armer Jörg. Ich fange jetzt zusammen gern beim Kopf an. Bis auf dem Hals ist er noch ganz richtig. Nur der Augen reißt er auf, ein lauter Neugier, was mit ihm passiert. Darfst du schon packen beim Schopf, er spürt's nicht mehr. Macht's, dass ihr weiterkommt, ihr Bestien! Beleidigen darf man sie auch noch lassen, da dafür, dass man seine Pflicht tut. Ja, das sind wir so gewohnt, dass die Nasen über uns rümpfen, die feinen Herren. Macht Augen zu, Bub. Siehst nichts Gescheites. Bleib nur, Schweinsteigerin, bis Totengebet verrichtet ist. Ich trag die heim, Bub. Ich bitte weich, dass du ausschlafen kannst. Bewahre mich, o Herr, vor dem ewigen Tod. An jenem furchtbaren Tag, da Himmel und Erde erschüttert werden und du kommen wirst, die Welt durch Feuer zu richten. Das Tedeum will ich, nicht das Libera. 23 ist das Leben geschenkt. Für die Toten bete ich, für die 18 Toten. Furcht und Zittern ergreift mich, da die Rechenschaft kommt und der drohende Zorn. Verlass Kufstein, unbotmäßiger Mönch, wenn du nicht unseren Zorn spüren willst. Es gibt noch einen anderen Zorn, der auch Kaiser und Könige trifft. O großer Tag, Tag des Zorns, des Elends und des Jammers. O großer, bitterer Tag. Tag des Zorns von Fritz Meingast. Es sprachen Prior Walter Holten, Pater Hieronymus Fritz Strassner, Tiroler Max Grieser, Oberbayer Karl Obermeier, Jörg Schweinsteiger Maximilian Fitz. In weiteren Rollen Hans Reinhard Müller, Maxl Graf, Rosemarie Seehofer, Hans Bauer, Helmut Fischer, Gustl Beierhammer, Hans Stadtmüller, Gustl Weishappel und viele andere. Die Regie hatte Helmut Kirchhammer. Es war eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 1971.